den Mund. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Geht vor, du träumst aus dem Fenster, hast Bohnen im Ohr. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht, das geht, das geht nicht. Endlich bist du so weit, du hast es geschafft. Jeden Monat gibt's Kohle, doch das kostet Kraft. So, du hältst dich hoch, kaufst dies, kaufst das. Du suchst nach der Freiheit und frisst Ananas.